Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Das Thema des Mittleren Ostens hält uns ja seit vielen Jahren in Schach. Die Situation in Syrien hat natürlich mit der gesamten Situation zu tun und vor allen Dingen mit diesem Herrn hier, Benjamin Netanyahu, Ministerpräsident des Staates Israel. Und ich möchte am Anfang nur kurz auf die Gesamtsituation eingehen, die natürlich eine lange Vorgeschichte hat. Aber vielleicht im Jahr 2023 hat sich sehr viel ereignet, was zu vielen Umbrüchen in der Region geführt hat. Zum Beispiel hat Herr Netanyahu vor der UN-Vollversammlung eine Rede gehalten, wo er darüber gesprochen hat, dass die Region erblühen könnte, wenn Israel mit Saudi-Arabien ein Bündnis eingehen würde, einen Friedensvertrag schließen würde und Handel treiben könnte im Rahmen dieses Abraham-Abkommens, was ja unter Donald Trump in seiner ersten Amtszeit vorangetrieben wurde in der Region, dass arabische Länder mit Israel Frieden schließen. Und er zeigte diese Karte vor der UN-Vollversammlung im September 23. Und auf dieser Karte zeigte er also, wie eng das eigentlich Israel und Saudi-Arabien Nachbarn seien. Und dazwischen würde nur ein bisschen Jordanien liegen und so und ein bisschen mehr. Aber wenn man hier drauf guckt, also blau hat er Israel aufgezeichnet und Palästina fehlte. Palästina gab es nicht auf dieser Karte. Und kurze Zeit darauf, hier zeigt er eben halt in diesem Beitrag auch, dass wenn Israel mit Saudi-Arabien ein Bündnis einginge, dann wäre das der Segen für die Region, the blessing. Und zwar würden sie dann Indien mit Europa verbinden können, in einem grünen Transportkorridor, über den eben halt Waren, Daten, Rohstoffe hin und her geliefert werden könnte. Aber im Gegensatz dazu sagte er, also der Fluch für die Region wäre, wenn die in schwarz gekennzeichneten Länder, hier sieht man das, also Iran, Irak, Syrien, mit, also da die Macht übernehmen würden in der Region, das würde praktisch für alle die Hölle bedeuten. Ja? Also Fluch und Segen aus Sicht von Herrn Netanyahu. Und das hat er dort in der UNO-Vollversammlung vorgetragen. Zwei Wochen später gab es, wie die Araber es gesehen haben, ein Ausbruch aus dem Gaza-Gefängnis, aus dem Gaza-Käfig von palästinensischen Militanten aus, ich glaube, es waren 5 oder 6 verschiedene Organisationen, die stärkste Organisation, die Qassam-Brigaden, die bewaffneten Kräfte der Hamas. Sie haben also den Gazastreifen aufgebrochen, den Zaun durchbrochen, haben israelische Dörfer angegriffen und Militärposten, die ja um Gaza herum aufgebaut waren und haben also praktisch dort eine militärische Operation gegen die Besatzungsmacht durchgeführt. Die Folge davon war ein massiver Militärangriff von Israel. An diesem Tag, übrigens an dem 7. Oktober, sind also etwa 1200 Menschen auf israelischer Seite ums Leben gekommen und etwa 1400 Militante der palästinensischen Organisation. Am gleichen Tag noch hat die israelische Armee den Angriff auf den Gazastreifen eröffnet. Und hier sehen wir ein Bild von November 23, das ist das Flüchtlingslager Jabalia. Israel hat nicht nur dort 2000 Pfund Bomben eingesetzt, die schwersten Bomben, die es überhaupt gibt, sondern sie haben das auch im Laufe der folgenden Monate, der Krieg dauert ja bis heute an, immer wieder getan. Und hier sehen wir also Benjamin Netanyahu im Gespräch mit Spezialkräften der israelischen Armee. Die Folge war eine massive Zerstörung und jetzt haben wir wieder den US-Präsidenten Donald Trump, der eben diese Situation des Krieges nutzt, um dort also seine eigenen Pläne umzusetzen, nämlich eine Riviera im Nahen Osten zu errichten. Für die Bevölkerung im Gazastreifen ist es die absolute Katastrophe. Und Herr Netanyahu hat sich natürlich sehr darüber gefreut, dass Donald Trump also die Pläne so unterstützt. Aber das ist tatsächlich, der Gazastreifen ist weit von einer Riviera entfernt. Das ist die Realität, in der die Menschen heute leben. Und es ist ein Foto, was eigentlich aufgenommen wurde während der Waffenruhe zwischen Januar und Anfang März. Aber jetzt wird also der Krieg fortgesetzt und auch die Vertreibung der Menschen. Ich glaube, wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet, für die Menschen dort zu leben oder auch zu überleben, immer wieder vertrieben zu werden. Und Hunger wird auch als Waffe eingesetzt. Seit dem 5. März lässt Israel keine Hilfsgüter mehr über die verschiedenen Grenzübergänge in den Gazastreifen hinein. Sie müssen die Geiseln erwähnen. Die Geiseln müssen erwähnt werden, ne? Die Geiseln, also die Gefangenen, die genommen wurden von den palästinensischen Organisationen, befinden sich bis heute, also ein Großteil ist freigekommen im November 23 und erneut jetzt Anfang dieses Jahres ist ein Großteil der israelischen Gefangenen, die also die Hamas verschleppt hat in den Gazastreifen, freigekommen. Es befinden sich jetzt noch etwas mehr als 50 Personen lebendig, einige andere tot in der Gewalt der bewaffneten Gruppen. Dazu muss man sagen, dass die Militanten diese Gefangenen genommen haben, hat damit zu tun, dass man einen Austausch erzwingen wollte mit Israel für über 10.000 palästinensische Gefangene, Kinder, Frauen, Alte, Kranke, die eben halt sich in israelischen Gefängnissen befinden. Ich bin davon ausgegangen, dass Ihnen das bekannt ist. Es handelt sich hier mehr über eine Zusammenfassung der Vorgeschichte, die dann auch zu dem Umbruch in Syrien geführt hat. Die Hisbollah aus dem Libanon, die Houthi-Bewegung aus dem Jemen, Bewegungen aus Irak haben US-amerikanische und israelische Interessen in der Region angegriffen seit dem 8. Oktober 23. Und das haben sie gemacht, weil sie gesagt haben, Israel muss einen Waffenstillstand zustimmen und verhandeln mit den Palästinensern über die Freilassung der Israelis im Gazastreifen einerseits und der palästinensischen Gefangenen andererseits. Und aus dem Grunde gab es halt, ja bitte? Ja, kurze Ergänzung, wo der Herr es für so wichtig hält, über die Geisel zu sprechen, muss man vielleicht die Hannibal-Direktive erwähnen. Das können wir vielleicht nachher in der Diskussion genauer erörtern. Ich wollte verweisen auf die Ausweitung des Krieges praktisch, also dass die einzigen, die zur Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen bereit waren, waren Gruppen der sogenannten Achse des Widerstandes. Also militärisch ausgebildete Organisationen im Jemen, im Irak und im Libanon, die Hisbollah. Und infolge davon hat sich der Krieg Israels also auch auf diese Länder ausgeweitet. Und er nahm besonders brutale Gewalt an gegen Israel gegen den Libanon im September letzten Jahres, als also auch der Generalsekretär der Hisbollah hier getötet wurde. Das ist ein Wohnviertel im Süden von Beirut. Und da sind also zwei sechsstöckige Wohnhäuser mit 80 Tonnen Sprengstoffbomben zerstört worden. Ich bin in diesem Gebiet auch gewesen, habe mit Leuten geredet, die da auch Angehörige verloren haben. Und es ist heute eigentlich eine Pilgerstätte geworden. In Haret Reik ist das, wo also die Leute hingehen und sich eben halt an den Tod von Hassan Nasrallah erinnern. Hier ist das Mausoleum, was für ihn aufgebaut worden ist, wo Männer und Frauen getrennt durchgehen und wo der Boden halt mit Teppichen belegt ist, damit man dort auch sitzen, nachdenken, beten, sich auch unterhalten kann. Also es ist im Libanon eine große Zerstörung, vor allen Dingen in den südlichen Gebieten eingetreten. Und man muss sagen, es gibt Untersuchungen darüber, wie viel die Hisbollah abgeschossen hat auf den Norden Israels und umgekehrt die israelische Armee auf den Libanon. Also es ist so, dass man sagen kann, etwa viermal so viele Bomben und Raketen sind aus Israel auf Libanon abgeschossen worden, wie umgekehrt die Hisbollah auf Israel abgeschossen hat. Entsprechend hier die Zerstörung. Ich war jetzt im Südlibanon in Al-Khiyam. Und hier, das ist Kfar Killa, das sieht aus, als hätte da ein Erdbeben stattgefunden. Da sind also ganze Ortschaften dem Erdboden sprichwörtlich gleichgemacht worden. Allerdings zu einem Zeitpunkt, als offiziell eine Waffenruhe herrschte. Also das Verständnis von Israel über Waffenruhe weicht weit von dem ab, was eigentlich nach dem internationalen Recht darunter zu verstehen ist. Hier gab es keine Kämpfe mehr, hier gab es auch keine Kämpfer und keine Bewohner, aber Israel hatte diese Gebiete kurzfristig besetzt und hat innerhalb von nur 4 Wochen zwischen Anfang Dezember und Anfang Januar über 800 Wohnhäuser in verschiedenen südlibanesischen Dörfern einfach in die Luft gesprengt. Also Sie sehen auf diesem Bild, Kfar Killa liegt unmittelbar an der blauen Linie, die als Waffenstillstandslinie zwischen Libanon und Israel besteht. Die wurde markiert von den Vereinten Nationen. Sie heißt blaue Linie, weil die Vereinten Nationen da blaue Tonnen aufgestellt haben und UN draufgeschrieben haben. Und Sie sehen hier, Moment, jetzt muss ich mal gucken, hier diese weiße Linie oberhalb dieses Bildes. Das ist eine Grenzmauer, die Israel gezogen hat. Eine Grenzmauer entlang der blauen Linie. Und eigentlich führt entlang dieser Grenzmauer auf der libanesischen Seite eine Straße. Hat Israel komplett zerstört, also auch mit Bulldozern. Man kann da überhaupt nicht mit Autos durchfahren. Aber auf der anderen Seite sind eben israelische Siedlungen bzw. Ortschaften. Und die Leute können jetzt, wenn sie das Fenster aufmachen oder die Tür aufmachen, die Zerstörung im Libanon begutachten. Im Hintergrund sehen Sie hier den Jebel Sheikh, so nennen die Bewohner der Region den Berg Hermon. Und das ist sozusagen auch Grenzgebiet zwischen dem, was Israel beansprucht, zwischen Syrien und dem Libanon. Und ist ja, die höchste Erhebung in der Region. Dieses Bild, was Sie hier im Vordergrund sehen, zeigt ein junges Ehepaar mit einem Baby und die Mutter, entweder die Mutter der Braut, des Mann, der Frau oder des Mannes, die da ums Leben gekommen sind. Also das ist die Art, wie die Libanesen eben halt dann da auch an ihre getöteten Angehörigen erinnern. Wir kommen also zu Syrien, das ein relativ großes Land ist, das ist eine Karte von den Vereinten Nationen. Und in dem Moment, wo also im Libanon nach über 2 Monaten Krieg Ende November eine Waffenruhe vereinbart worden ist, unter Mitwirkung von den USA und Frankreich, geschah etwas in Syrien, was man noch gar nicht so genau verstand. Ich war zu dem Zeitpunkt in Beirut. Und wollte eigentlich, war auf dem Weg auch nach Syrien, weil ich Ende des Jahres immer meine journalistische Akkreditierung in Syrien verlängern musste und meine Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitsgenehmigung und so weiter. Das ist also immer eine Zeit, wo ich dort auch hinfahre. Und es war unklar, es hieß eben halt, bewaffnete Kräfte aus Idlib, dschihadistische Gruppen, seien Richtung Aleppo vorgerückt. Und ich habe mit Leuten telefoniert in Damaskus und in Aleppo. Also die haben gesagt, wir wissen auch nicht genau, was passiert. Wir wissen nicht, was unsere Armee macht. Aber wir erhielten dann Aufklärung über CNN, die ein Exklusivinterview geführt hat mit diesem Herrn hier. Der heißt Ahmed Al-Shara. Und er hat mit einer CNN-Reporterin aus der Türkei ein Exklusivinterview gemacht, wo er gesagt hat, unser Ziel ist, Assad zu stürzen. Ja. Und über die Figur von Ashara werde ich noch mehr sagen. Aber interessant war, dass dieses Interview über CNN live sozusagen ausgestrahlt wurde und dann natürlich in aller Welt verbreitet wurde. Und die Reporterin von CNN ist dann auch gleich nach Aleppo gefahren und hat dort die ersten Reportagen veröffentlicht. Und wenige Tage später, Anfang Dezember, ist also diese Allianz Hayat Tahrir al-Sham, also eine Allianz aus insgesamt 60 bewaffneten Gruppen, die bis dato Idlib kontrolliert hat, die Provinz Idlib im Nordwesten von Syrien. Die sind nach Damaskus eingezogen und der syrische Präsident Bashar al-Assad hat sich am Abend vorher oder in der Nacht vorher abgesetzt, ist dann mit Hilfe der Russen nach Moskau gebracht worden vom russischen Militärstützpunkt Maymin in Latakia. Ashara ist dann, also es gab hier, ich glaube, Sie haben das alle im Fernsehen verfolgt, wahrscheinlich mehr als ich es gesehen habe, die ganzen Bilder von den feiernden Leuten in Damaskus. Und Ashara ist dann auch in die Umayyaden-Moschee gegangen, wo er auch eine Rede gehalten hat und gesagt hat, das Land Syrien wird jetzt an seine rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Und die rechtmäßigen Besitzer des Landes Syriens sind seiner Darstellung nach eben sunnitische Muslime. In Syrien, die Umayyaden-Dynastie, die im 12. Jahrhundert in der Region geherrscht hat und wonach eben halt auch die Umayyaden-Moschee benannt ist, sei also sozusagen jetzt, sei das Land an seine rechtmäßigen Besitzer zurückgegangen. Das hat natürlich bei vielen Syrern für Unsicherheit gesorgt. Ich bin dann Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten, bin ich dann über die unkontrollierte syrische Grenze gefahren und konnte also sehen, wie hier alle möglichen Waren. Vom Libanon aus? Ich bin von Libanon aus nach Syrien gefahren. Und die Grenze auf syrischer Seite war nicht kontrolliert. Man konnte einfach durchfahren. Und es wurde also so unglaublich viele Lebensmittel, Kaffee, Milchpulver, Schokoladen, obwohl Syrien hat fantastische Schokolade, aber das wurde alles, was man eben in der Zeit vorher in Syrien nicht kaufen konnte, Produkte aus dem Ausland. Benzin wurde geschmuggelt, Gas, Flüssiggas wurde geschmuggelt und Autos. Autos waren sehr teuer in Syrien, das ja unter Sanktionen stand seit 2011, also unter europäischen Sanktionen. Und es gab eben halt eine Restriktion, neue Autos einzuführen. Die waren sehr, sehr teuer. Und jetzt kamen Autos aus der Türkei, aber auch aus dem Libanon. Und überall in Damaskus sind also Autoverkaufsstellen errichtet worden, wo also die Fahrzeuge verkauft werden. Dafür haben immer noch Leute auch Geld. Am 19. Dezember dann gab es eine große Versammlung von syrischen Oppositionellen gegen diese neuen Machthaber. Diese neuen Machthaber haben die Ministerien eingenommen, sie haben den Präsidentenpalast eingenommen, sie haben die Armee aufgelöst, sie haben die Polizei aufgelöst. Es sind über 1 Million Menschen in Syrien infolgedessen arbeitslos geworden, die wurden einfach nach Hause geschickt. Einige der Arbeiter aus den Ministerien kamen zurück oder wurden zurückgeholt in die Ministerien, um dort weiter zu arbeiten. Aber hier auf dem Umayyadenplatz in Damaskus gab es eine große Versammlung, die einberufen worden war über soziale Medien und Mund-zu-Mund, also mündliche Propaganda in der Stadt. Da kamen vor allen Dingen Frauen, viele Künstler aus dem Künstlerbereich, es kamen viele junge Leute. Und es war so etwas Ähnliches wie Hyde Park, Speaker's Corner. Es gab ein Mikrofon und die Leute konnten sich da hinstellen und sagen, wie es ihnen ergangen war unter Assad, dass sie sich freuen, dass Assad weg ist, dass sie Angst haben, was jetzt danach kommt, was sie sich wünschen, wie die neue Verfassung aussehen muss. Und es wurde eben halt immer wieder betont, dass Syrien ein Land mit verschiedenen Religionen und verschiedener ethnischer Zugehörigkeit ist, aber alle sind Syrer und eine Verfassung müsste eben halt eine zivile Verfassung sein. Es müsste ein ziviles Recht installiert werden in Syrien. Das war übrigens auch eine Forderung der Protestbewegung 2011 und der syrischen Opposition seit vielen Jahren. Es waren aber auch Vertreter von Hayat Tahrir al-Sham da, junge bewaffnete Männer, die also auch mit ihren Gewehren dann da auftraten und ans Mikrofon gingen und sagten, ihr sprecht jetzt für eine zivile Verfassung und für einen zivilen Staat und ein ziviles Recht nach dem Motto, die Religion ist eine Sache zwischen mir und Gott, also jede Person hat eben das Recht auf eine eigene Religion, so wie sie das gerne möchte, aber der Staat ist für alle. Also das ist ja auch eine Forderung gewesen, die auf den Demonstrationen 2011 immer wieder zu hören waren. Und diese beiden jungen Männer, die da aufgetreten sind, die haben also gesagt, ihr wollt jetzt einen zivilen Staat, aber es gibt sehr viele Syrer, die wollen einen islamischen Staat. Die wollen eine Verfassung nach der Scharia, also dem islamischen Gesetz. Und das müsst ihr zur Kenntnis nehmen und da müsst ihr euch mit auseinandersetzen. Und Hayat Tahrir al-Sham, diese Organisation, diese Allianz, hat ja in Idlib auch eine Art islamischen Staat aufgebaut über Jahre hin. Wir können später auch darüber noch sprechen, wie es eigentlich gekommen ist, dass sie sich über so viele Jahre aufrechterhalten konnten und sogar eine gewisse Art von Entwicklung in Idlib, in diesem islamischen Staat innerhalb von Syrien, wie sie das bewerkstelligt haben. Also da gab es eben halt Widerspruch von diesen Kämpfern. Hier sehen wir einen, ich habe jetzt einige Bilder mal mitgebracht, die ich da im Dezember, Ende Dezember gemacht habe. Das war ja Weihnachten und viele Christen in Damaskus leben in Babtuma oder um Babtuma herum. Das ist die Altstadt von Damaskus. Und dieser Mann in der schwarzen Uniform gehört also zu den Sicherheitskräften des Innenministeriums. Und er war abgeordnet worden von der sogenannten Regierung der Erlösung oder Errettungsregierung aus Idlib. Also aus Idlib war sozusagen die Hayat Tahrir al-Sham, also diese Machthaber, die neuen, waren gekommen. Und sie haben dann auch ihre Regierung mitgebracht nach Damaskus. Dieses Fahrzeug ist auch von der Innenbehörde, also vom Innenministerium aus Idlib, was dann eben halt in Damaskus für Sicherheit sorgen sollte. Und Sie können, wahrscheinlich teilen Sie das mit mir, dass die Frau, die an ihm vorbeigeht, doch etwas skeptisch ist über diese Person, die da jetzt für ihre Sicherheit sorgen soll. Und das Interessante war, sie waren fast alle vermummt. Sie traten meistens in Vierergruppen auf und manchmal war einer von denen nicht vermummt, der dann auch gesprochen hat, dem man auch was fragen konnte. Sie waren sehr höflich, zu mir als Journalistin auf jeden Fall. Ich konnte sie halt auch fotografieren. Hier sehen wir nochmal das Babtuma-Tor, wo traditionell an Weihnachten immer ein riesiger Weihnachtsbaum stand, also der weit über das Tor auch hinausragte und eigentlich ein Magnet war für die Bevölkerung, die da hingegangen sind mit ihren Kindern, um da Fotos, Erinnerungsfotos zu machen. Und Sie sehen hier auch einige junge Frauen, die da auch Fotos machen, die alle mit Kopftüchern da sind. Es sind also vor allen Dingen Muslime gekommen, die dort mit ihren Kindern Erinnerungsfotos machten. Für die Christen ist ja der Weihnachtsbaum sowieso selbstverständlich in der Zeit. Und hier sehen wir eben halt auch einen von der Innenbehörde, der also hier für die Sicherheit gesorgt hat. In diesem Fall, in dem er mich gescannt hat, was ich da jetzt mache. Ist das ein Krippenspiel oder was? Ja, da ist genau, da ist eine Krippe. Ja. Also hier. Ist leider, ich habe noch ein anderes Foto von der anderen Seite, das ist eine Krippe, die da aufgebaut war. Im letzten Jahr ist der Weihnachtsbaum relativ klein ausgefallen. Hier sehen wir ihn etwas kleiner, dafür umso größer die neue Fahne, die also HTS auch aus Idlib mitgebracht hat und die zurückgeht auf die französische Mandatsmacht in den 40er Jahren. Aber das war eben halt das Bild, wie es sich bot an Weihnachten. Und hier sehen wir das Einwohnermeldeamt. Das war jetzt für mich auch immer ein Anlaufpunkt, gerade Jahresende, um meine Papiere zu verlängern, musste ich immer dahin. Es war gerade neu gebaut, vor ungefähr 2-3 Jahren, vor 2 Jahren, glaube ich, in Betrieb genommen worden. Es war immer voll und es wurde halt an dem Tag, wo HTS in Damaskus einmarschiert ist, angezündet und geplündert. Ich habe sie dann gefragt, diese Sicherheitskräfte, ob sie wissen, wer dafür verantwortlich ist. Und da haben sie gesagt, wahrscheinlich die Leute aus dem alten Regime, die wollten ihre Spuren verwischen. Das ist eine Standardantwort, die man immer gekriegt hat. Also alles, was zerstört worden ist, waren eben halt die Leute aus dem alten Regime. Anwohner haben mir dann später erzählt, dass es wahrscheinlich ja, sogenannte Revolutionäre aus Dera waren, die eine andere Position vertreten als Hayat Tahrir al-Sham, die auch in einer ziemlichen Opposition zu dieser Gruppierung und zu al-Julani stehen, da komme ich später noch drauf, wurden von den Anwohnern der Region, also dieses Viertels auch, und auch anderer Orte verantwortlich gemacht für Plünderungen und für Brandschätzung, Stiftung. Hier haben wir ein Foto vom Abbasinplatz. Ich habe es nur aufgenommen, um zu zeigen, hier wird also Benzin direkt neben Kartoffeln verkauft. Es gab überhaupt keine Kontrolle, keine Sicherheit. Und die Leute haben das, was sie ins Land geschmuggelt haben aus dem Libanon, haben sie eben halt an den Straßen oder auf den Plätzen verkauft. Die Kartoffeln sind syrisch, die kommen aus dem Horan. Aber das Benzin, was hier verkauft wird, hier sehen wir das, ne, in diesen Flaschen, kommt aus dem Libanon. Und daneben, das ist auf dem Bild leider nicht zu sehen, stehen noch zwei weitere LKWs. Auf dem einen wurde Gas, Flüssiggas, in Kanister gepumpt, also in diese Gasflaschen. Die Syrer kochen mit Gas und das ist außerordentlich wichtig für sie. Es war sehr schwierig in der letzten Zeit, dort Gas zu bekommen. Und der andere Wagen hat Heizöl abgepumpt und alles mitten in der Stadt. Das ist auf dem Kasyunberg. Es ist auch, die Syrer lieben es, Erinnerungsfotos zu machen. Also auch hier sehen wir, wie die jungen Mädchen, wahrscheinlich haben sie ihren jungen kleinen Bruder mitgebracht, der sie dann da fotografiert. Der Kasyun ist der Hausberg von Damaskus. Er ragt weit über die Stadt hinaus. Und man hat einen wunderbaren Blick. Sie sehen die Stadt im Hintergrund. Dieser Berg hat eine Straße, an der es kleine Restaurants und Cafés gibt und Plätze, um Picknick zu machen. Und das haben die Syrer geliebt, also nicht nur die Leute aus Damaskus, sondern auch Besucher. Zum Beispiel während des Ramadan, das Fastenbrechen am Abend, das Iftar, da sind die Leute auf den Berg gefahren und haben dann da oben die Beine baumeln lassen und haben auf die Stadt runtergeguckt. Also es gibt viele Geschichten, die von den Leuten erzählt werden. Aber während des Krieges war diese Straße gesperrt. Ich habe mehrfach versucht, während des Krieges da hochzukommen, aber das Militär hat immer alles abgesperrt, weil sich auf der Rückseite des Berges eine große Militärbasis befindet und weil von dort auch geschossen wurde auf die umliegenden Ortschaften, von wo aus ja auch auf Damaskus geschossen wurde. Aber jetzt ist der Berg halt wieder geöffnet und es war ein Run auf diesen Berg, also es war richtig viel los da oben. Und auch die standen da. Das ist die Militärpolizei von Hayat Tahrir al-Sham. Sie unterscheiden sich durch die khakifarbene Uniform. Es war sehr auffällig, dass die also ziemlich gute Uniformen haben, gutes Schuhwerk. Also wenn man zum Beispiel die syrische Armee vorher gesehen hat und die Soldaten, die waren bei weitem nicht so gut ausgerüstet und gekleidet auch, wie diese Personen. Also Militärpolizei, man erkennt sie auch hier durch dieses Abzeichen an der Schulter. Wieder alle vermummt, bis auf diesen Herrn in der Mitte. Der fragte mich dann, wo ich denn herkäme. Also als Journalistin sage ich aus Deutschland. Und sie waren alle voll des Lobes für Deutschland, das so viele syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Und dann hat er gesagt, jetzt können Sie ja schreiben, die sollen alle zu uns kommen, weil wir brauchen sie jetzt für den Wiederaufbau. Gut, aber Sie sehen auch hier, Sie sind vermummt und das sorgt natürlich in der Bevölkerung auch für große Irritation. Das ist mein Klaas Relotius Belegfoto. Sie erinnern sich an Klaas Relotius vom Spiegel, dieser preisgekrönte Journalist, der Reportagen gemacht hat von Orten, wo er nie war. Also das ist mein Foto, um zu zeigen, ich war in Damaskus. Das ist ein Vorort von Damaskus, östlicher Vorort Harasta. Die ganzen Vororte sind stark vom Krieg geprägt. Da hat es so gut wie keinen Wiederaufbau gegeben, obwohl viele Personen zurückgekehrt sind. In Harasta gab es zwei Kirchen. Ich habe nie so viele zerstörte Kirchen gesehen wie in Syrien. Ich war an sehr, sehr vielen Orten, Ost und Nord und Süd und West, und habe also ein großes Archiv über zerstörte Kirchen. Auch hier haben sich die bewaffneten Gruppen in der Kirche verschanzt und haben von da aus Tunnel gebaut. Es gab ja praktisch unter den östlichen Vororten ein Tunnelsystem, durch das eben halt auch Kämpfer, Waffen geschleust werden konnten, also um die Stadt anzugreifen. Dieses Tunnelsystem war sehr weit verzweigt und knüpft eigentlich an die Tunnel, die unter der östlichen Gotha sind, also unter dem Osten von Damaskus, weil der Barada-Fluss, der aus dem Anti-Libanon kommt und ja Damaskus mit Wasser versorgt, also die Fiji-Quelle ist das eigentlich, die Damaskus mit Wasser versorgt, die floss früher in die östlichen Vororte, da waren Dörfer und es war wie eine Oase. Damaskus war ja früher wie eine Oasenstadt. Und es war alles grün, also das ist sozusagen auch ein natürliches Tunnelsystem, an das diese Kämpfer dann angeknüpft haben. Die Kirchen sind nicht wieder aufgebaut worden hier in Harasta und die Christen sind auch nicht dahin zurückgekehrt, aber es sind andere Bewohner zurückgekehrt, wie diese Frauen mit ihren Kindern. Wir trafen sie also vor der Kirche und wir haben sie dann gefragt, ich war mit ein Begleiter, der mich seit vielen Jahren in Syrien begleitet, Joseph, und einer Freundin unterwegs. Und wir haben dann gefragt, wie ist eure Situation jetzt einen Monat nach dem Sturz von Assad? Ist besser geworden, euer Leben? Habt ihr mehr Lebensmittel? Ist es billiger geworden? Aber sie haben genauso geklagt wie schon vorher. Ich bin ja in Harasta schon 2018, glaube ich, gewesen, in diesen Kirchen auch. Und in dem Ort. Und die Situation hat sich im Wesentlichen nicht verbessert. Sie berichteten über Strommangel. Sie kriegten nur eine Stunde Strom am Tag. Und sie hatten für die Kinder, die Kleidung war sehr teuer, besonders die Schuhe. Und die eine Frau hier in dem roten Mantel hat erzählt, ihr Mann arbeitet im Krankenhaus und verdient gerade so viel, dass sie die Miete bezahlen können im Monat. Und dann haben sie aber noch kein Stück Brot gegessen. Brot ist mittlerweile ein Grundnahrungsmittel für die Syrer geworden, die sich kaum noch Milchprodukte leisten können, Fleisch schon mal gar nicht. Auch kein Huhn kommt auf den Tisch, sie haben dafür einfach kein Geld mehr. Aber es wurde hier in Harasta Brot verteilt von guten Menschen aus Damaskus. Ich habe gefragt, wer verteilt denn dieses Brot? Da haben sie gesagt, das sind gute Menschen aus Damaskus. Und dann habe ich gefragt, könnt ihr mir erklären, wer das ist? Vielleicht kann ich mit denen mal ein Interview machen, warum sie das machen und warum sie es für nötig halten. Nein, die möchten eigentlich im Hintergrund bleiben. Und hier wird einmal die Woche Brot verteilt an Bedürftige, an Frauen, Alte und Familien, die eben auch Waisenkinder aufgenommen haben und versorgen. Bekommen sie also so viel, wie sie für ihre Familie brauchen. Das Brot wird verteilt, das ist Fladenbrot, wird verteilt in einem Rapta, also es ist eine Tüte mit 7 Brotfladen, 1500 Gramm Brot. Ist alles genau abgezirkelt, sage ich mal. Ich habe dann hinterher erfahren, bei den guten Menschen aus Damaskus handelt es sich um Geschäftsleute aus Damaskus, Unternehmer, die auch während des Ramadans zum Beispiel dafür sorgen, dass abends zum Fastenbrechen Essen verteilt wird an die arme Bevölkerung. Die wissen dann auch, wo sie hingehen oder sie fahren mit Fahrzeugen in die Viertel, wo arme Leute leben. Das haben sie auch früher schon immer gemacht. Es ist auch ein Teil des islamischen Glaubens, dass man das eben tut während des Ramadan und möglichst auch darüber hinaus. Und die haben sich abgesprochen, dass sie in verschiedenen Stadtvierteln eben halt Brot verteilen. Und tatsächlich war der gute Mensch, der hierfür zuständig war, anwesend, als wir da waren. Aber er blieb im Hintergrund und erst hinterher hat mir jemand gesagt, das war dieser Mann, der da stand, der eigentlich, der kommt morgens mit dem LKW, wo das Brot drauf ist, und er geht erst, wenn alles Brot verteilt ist. Also um das auch sicherzustellen, dass es an die Familien geht. Ja, das ist das Ödland der östlichen Vororte von Damaskus. Ich will Ihnen jetzt nicht weitere Zerstörungsbilder zeigen, aber meine Archive sind voll davon. Und ich muss sagen, dass natürlich, um das alles zu begreifen, muss man auch nochmal zurückgehen zu der Zeit, wo der Krieg begann. Syrien war ja auf einem aufstrebenden Ast. 2010, 11, fünftstärkste Ökonomie in der arabischen Welt nach der Weltbank, einer Aufstellung der Weltbank. Das Land boomte, es war Tourismus, es waren internationale Studierende da, die da gelernt haben. Ich habe das selber teilweise an der Uni sogar auch Kurse gegeben für Studierende, die dann nach Deutschland gingen, also über das deutsche, über die deutsche Geschichte, deutsches System und so weiter. Es gab also wirklich einen Boom, kann man sagen. Das Land öffnete sich auch. Man konnte Geld aus den Automaten ziehen, man hatte Mobiltelefone, Internet war irgendwie zu Hause erreichbar, alles Dinge, die man lange in Syrien nicht gekannt hatte. Und dann kommt dieser Krieg und das ist ein Bild, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gezeigt habe, von einem Kollegen, der eben gesagt hat, wir müssen jetzt mal gucken, wer hat da eigentlich alle seine Waffen im Spiel bei diesem Krieg in Syrien. Er hat das 2012 aufgemalt. Und wir sehen also hier die Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, Belgien, Ägypten, israelische Armee, die jordanische Luftwaffe, die Arabischen Emirate, die US-Flotte von Bahrain, Katar, Saudi-Arabien. Dann haben wir hier verschiedene schiitische Organisationen, den Iran, den Irak und wir hatten Russland und die Türkei natürlich. Und innerhalb des Landes hatten wir jede Menge bewaffnete Organisationen, zu Hochzeiten mehr als 1.500. Das hat mir ein UN-Vertreter in Damaskus im Interview gesagt. Er hat gesagt, die haben alle hier bei mir gesessen, haben alle gesagt, wir vertreten die Mehrheit der Syrer. 1.500 verschiedene Organisationen. Man fragt sich natürlich, warum? Warum dieses Land? Warum kommen alle dahin, um zu kämpfen, um Einfluss irgendwie zu gewinnen? Und es kamen ja Waffen aus den arabischen Golfstaaten, Saudi-Arabien, Katar aus der Türkei, aus Jordanien. Ein riesiges CIA-Programm hat es gegeben, um das alles zu finanzieren. Einer, der das alles überlebt hat, ist dieser Bursche. Ahmed Ashara nennt sich heute Interimspräsident. Und er hat eine Geschichte, die nicht so ganz eindeutig ist, aber es gibt im Guardian einen Artikel unter dem Titel Der große Heuchler. Und der große Heuchler ist dieser Herr. Und da hat jemand, ich vermute, unter Inanspruchnahme von Geheimdienstmaterialien und anderem, eine Geschichte präsentiert über diesen Mann, die sicherlich in weiten Teilen stimmt, aber wahrscheinlich gibt es viele Auslassungen, sage ich mal. Er ist ein Syrer, sein Vater hat lange in Saudi-Arabien gearbeitet, ist dann zurückgekommen und seine Geschichte beginnt eigentlich als Dschihadist im Irakkrieg. Er hat im Irak war an der Seite von Al-Qaida, war im Gefängnis von den Amerikanern festgenommen, im britischen Gefängnis, Booker Camp in Basra. Und er hat dann gelernt, wie man Autobomben baut, ist dann nach Syrien gegangen, hat da Al-Qaida aufgebaut in Gestalt der Nusra-Front, die dann aber ihre Unterstützung für Al-Qaida erklärt hat. Also die Al-Qaida-Niederlassung in Syrien war die Nusra-Front unter Führung dieses Herrn, der sich damals Abu Mohammed al-Jolani nannte. Sein erstes offizielles Auftreten war 2013 in einem Interview mit Al Jazeera. Da sah man ihn nur von hinten. Dann gab es weitere Interviews mit ihm bei Al Jazeera 2014, 2015. Man sah ihn immer nur von hinten. Aber er wurde als der, der Kämpfer und Anführer der Nusra-Front, der eben halt gegen den Islamischen Staat sich durchsetzte, der gegen die syrische Armee kämpfte, der sogar die Golfstaaten bedroht hat, wenn sie sich nicht entsprechend auf seine Seite stellen würden. Also erstmals sah man ihn von vorne, 2016 wiederum in einem Exklusivinterview mit Al Jazeera, das ist der katarische Nachrichtensender, wo er gesagt hat, Die Nusra-Front würde sich jetzt trennen von Al-Qaida. 2016 ging es darum, dass es einen politischen Prozess geben sollte für Syrien, von den Vereinten Nationen in Genf organisiert. Es wurde darüber verhandelt, dass die syrische Opposition, auch die bewaffneten Kräfte aus der Türkei, verhandelten mit einer Delegation der syrischen Zivilgesellschaft und mit der Regierung, der syrischen Regierung. Und die waren halt allerhand verlesen, die daran teilgenommen haben. Und diese Organisation, die Nusra-Front, stand nicht auf der Liste, weil sie als Terrororganisation gelistet war. Ich zähle jetzt nicht auf, was sie alles gemacht haben. Was ich mitgekriegt habe, allein in Damaskus, hat hunderte Menschen das Leben gekostet. Ja? Also einen furchtbaren Anschlag gab es in einer Tunnelunterführung zur Rush-Hour-Zeit am frühen Morgen, wo allein durch eine Autobombe, die da ferngesteuert gezündet wurde, über 100 Menschen ums Leben kamen. Ich kam also, habe mit Ärzten gesprochen, die da eingesetzt waren. Also das ist nur ein Beispiel. Aber sie konnten bei der syrischen Opposition nicht, sie wurden nicht einbezogen in diese Genfer Gespräche, weil sie auf der Terrorliste der UNO und der Europäischen Union und auch der Amerikaner standen und er auch persönlich. Und da war es dann angesagt, wenn man also irgendwie politisch eine Rolle spielen will in der Zukunft Syriens, muss man sich erstmal von Al-Qaida lösen. Das hat er hier gemacht. Und heute haben wir Al-Qaida im Anzug im Präsidentenpalast. Ja, im Palast des Volkes heißt dieses Gebäude oben auf dem Berg. Und er ist also, hat dann wieder seinen bürgerlichen Namen angenommen, Ahmed al-Shara. Und Sie haben es sicherlich auch verfolgt, er ist ja dann von vielen besucht worden. Wie kommt es, dass so ein Mann nach so einem langen Krieg so eine Rolle übernehmen kann? Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen immer den Rücken zudrehe. Dafür braucht man Königsmacher. Und diese Königsmacher sind Staaten, regionale und internationale Staaten, die ein Interesse an Syrien haben, an der Kontrolle von Syrien und die auch schon involviert waren in den Beginn des Krieges 2011. Wir haben an erster Stelle die USA und Großbritannien. Die Türkei haben wir hier, Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar. Das sind eigentlich die regionalen und internationalen Akteure, die auf jeden Fall Kontakt hatten mit Herrn Jolani, schon zu Zeiten, als es noch eine Al-Qaida-Organisation war. Insbesondere die Türkei war sozusagen der Pate, der türkische Geheimdienst war eigentlich Pate von der Nusra-Front. Und das, denke ich, muss man sich vergegenwärtigen, wenn man auch über die weiteren Entwicklungen spricht. Sehen Sie, Syrien war geächtet. Niemand hat mit Syrien geredet, als Assad noch Präsident war. Und selbst Frau Baerbock hat ja in einem kurzen Podcast gesagt, Assad hat wohl nicht kapiert, dass wir niemals mit ihm reden würden, aber jetzt ist er weg. Und jetzt reden wir eben mit den neuen Machthabern, obwohl die auf der Terrorliste stehen, auch von der Europäischen Union. Wir hatten ein Aqaba-Treffen, nur zwei Wochen, das war Ende Dezember, glaube ich, kurze Zeit nachdem also die da einmarschiert waren. Hier sehen wir Blinken und den türkischen Außenminister Hakan Fidan. Also sie waren sicherlich ganz vorne mit dabei bei der Organisierung dieses Plans, der dann zu diesem Umsturz geführt hat. Mit dabei auch Großbritannien. Großbritannien ist ziemlich im Hintergrund, aber Großbritannien spielt eine wesentliche Rolle in der ganzen Region, wenn es um Aufklärung geht. Vielleicht ist jemand von Ihnen schon mal in der Republik Zypern gewesen und hat da die Sonne genossen. Da gibt es zwei große Militärbasen der Briten, die auch genutzt werden von den Amerikanern. Und es gibt eine sehr interessante Website, ich muss mal gerade gucken hier, UK Declassified, die kann man im Internet sich angucken, wo sie also Geheimmaterialien deklassifizieren, also öffentlich machen. und zum Beispiel auch darüber berichten, welche Abhörstationen es auf Zypern gibt, auch im nördlichen von der Türkei besetzten Teil. Alles Daten, die aus der Region aufgenommen werden und für Kriegseinsätze eine Rolle spielen. Ein weiterer Königsmacher ist Herr Erdogan aus der Türkei. Dieses Bild hat mir ein Freund aus Aleppo geschickt. Wir sind also ein Sultan für alle Jahreszeiten. Ich meine, man sieht, die Leute haben immer noch Humor, obwohl sie auch nicht wissen, wie es weitergeht. Erdogan, der eben halt mit der EU zusammenarbeiten will, hier. Dann haben wir Erdogan, der das Neo-Osmanische Reich errichten will. Erdogan, der große Muslimbruder. Die Muslimbruderschaft ist eine Organisation des sunnitischen Islam. Und dann hier mit ganz intellektuell mit Brille, ne? Erdogan, der die Türkei auch bei BRICS einführen will. Also er ist ja seit 20 Jahren, glaube ich, jetzt Präsident in der Türkei und er spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Und hier sehen wir nochmal den türkischen Außenminister Hakan Fidan im Handschlag mit, also mit Aşağı. Und ich habe hier drüber geschrieben, Partner seit 2011. Die Türkei, durch die Türkei sind eben halt Waffen und Kämpfer nach Syrien geschleust worden, mit Zustimmung vieler NATO-Staaten, auch aus Deutschland, aus Frankreich, aus Großbritannien und mit Unterstützung der US-CIA. Und die Türkei hatte sozusagen in Gestalt von Hakan Fidan, der damals der Geheimdienstchef in der Türkei war, bevor er nämlich Außenminister wurde, hatte sie die Aufgabe, dafür zu sorgen, an welche bewaffneten Gruppen in Syrien welche Waffen geliefert werden. Und hier haben wir also im Januar eine Delegation, also zwei Außenminister, Frau Baerbock und Herrn Barrot, also aus Deutschland und Frankreich, die also im Auftrag der EU, der Europäischen Union, dahin gereist sind, um eben mit Al-Julani sich zu vereinbaren. Ein ganz wesentlicher Punkt war, dass die beiden sich dafür also eingesetzt haben, auch bei dem Besuch, dass die einseitigen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen Syrien aufgehoben werden sollen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Wir haben hier ein ganz intimes Gespräch zwischen dem Herrn... Oh, Entschuldigung, das ging jetzt zu schnell. Wir haben hier den Kronprinz von Saudi-Arabien und hier haben wir den Präsidenten von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die haben sich ganz privat getroffen auf einer Terrasse, fast im Mondenschein kann man sagen, wo sie also nach Auskunft des Präsidentenpalastes auch über Syrien sich unterhalten haben. Und hier haben wir den HTS-Außenminister Assad al-Shibani in Doha, in Katar, im Gespräch mit einem Staatsminister Khulaifi, der aber auch gleichzeitig sozusagen die Aufgabe hat, er führt auch Verhandlungen für die Hamas, für Waffenruhe mit Israel. Also er hat sozusagen den Sonderposten eines Geheimdienstministers auch. Aber er ist halt Staatsminister. Also dieser Herr al-Shibani, der war Ansprechpartner für die westlichen Staaten in Idlib. Als also diese Regierung, diese Erlösungsregierung in Idlib war, brauchten die ja auch Hilfsgüter von der UNO, von privaten und staatlichen Hilfsorganisationen, wurde Idlib versorgt. Nicht die HTS, sondern diese zivile Erlösungsregierung. Und da war er eben halt der Ansprechpartner und jetzt ist er Außenminister. Und als Außenminister kommt er halt viel rum. Hier war er in Doha, hier haben wir nochmal Fotos von Frau Baerbock. Es gab eine weitere Konferenz in Riad in Saudi-Arabien im Januar, wo wieder über die Zukunft Syriens verhandelt wurde. Also schon in Aqaba wurde über Syrien verhandelt von den regionalen Außenministern und internationalen. Und diese Debatten gingen weiter in Riad. Ich weise deswegen auch darauf hin, weil es deutlich macht, dass die Syrer überhaupt keine Rolle mehr spielen. Niemand hat mit denen geredet. Ne, die haben eigene Demonstrationen vielleicht gemacht. Und hier haben sie sich in Europa oder in Deutschland gefreut über den Sturz von Assad. Aber niemand hat mit ihnen darüber geredet, was sie jetzt eigentlich für ein Land haben wollen. Darüber haben andere, wie auch Frau Baerbock, verhandelt und Geld angeboten. Hier ist das Foto des Tages. So haben die Nachrichtenagenturen das angeboten. Das ist dann immer so Familienfoto, sagen die mittlerweile. Wir sehen also Riad-Meeting über Syrien, 12. Januar. Und in der ersten Reihe Frau Baerbock. Aber derjenige, der eigentlich über diesen Übergangsprozess die Regie führen sollte, nämlich die Vereinten Nationen, hier Geir Pedersen, der Vertreter des UN-Generalsekretärs für Syrien, steht in der hinteren Reihe. Sie erinnern sich vielleicht an die UN-Sicherheitsratsresolution 2254. In diesem Kontext wurden lange Gespräche in Genf geführt unter dem Dach der Vereinten Nationen, wo verhandelt wurde zwischen bewaffneten Kräften, zivilen Kräften, vielen Frauenorganisationen und der Regierung über eine neue Verfassung, über einen politischen Übergangsprozess. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Hayat Tahrir al-Sham ist einmarschiert, sitzt im Präsidentenpalast, hat alle Ministerien übernommen und der Außenminister ist sogar auf dem Weltwirtschaftsforum gewesen. Im Gespräch mit dem britischen ehemaligen Premierminister Tony Blair. Und seine Botschaft war: We are open for business. Syrien ist da, damit man Geschäfte machen kann. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass die Sanktionen aufgehoben werden müssen. Aber das ist seine Hauptaufgabe in diesen ganzen internationalen Gesprächen. Er war auch in Brüssel auf der Geberkonferenz zu Syrien. Jetzt Anfang März ist es, glaube ich, gewesen. Am 17. März war es. Es ging immer um die Sanktionen. Ich habe oft über Sanktionen gesprochen bei meinen Vorträgen hier. Ich habe viel darüber geschrieben, was das für die Bevölkerung bedeutet, wenn sie unter einseitigen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen zu leiden haben. Und in Syrien wurden sie verhängt schon im Frühsommer 2011. Und sie halten bis heute von der Europäischen Union. Und Borrell hat, also ehemaliger hoher Vertreter, außenpolitischer Vertreter von der EU, hat gesagt, Sanktionen sind ein langsam wirkendes Gift wie Arsen. Es dauert, bis sie ihre Wirkung entfalten, aber sie wirken in unumkehrbarer Weise. Und das bedeutet bei Wirtschaftssanktionen, dass eine Wirtschaft kollabiert. Die nationale Ökonomie kann nicht mehr funktionieren. Die Menschen, wir leben praktisch ohne staatliche Unterstützung, die in diesem Fall natürlich ihr Geld, was sie hatte, dann auch in die Armee gesteckt hat. Das haben sich natürlich auch welche daran beteiligt, bereichert. Aber hier sind Bilder, nur mal so ein paar aus meinem Archiv. Das ist hier ein Mann, den ich getroffen habe in Tadmur bei Palmyra. Das war ja auch schwer verwüstet worden, der Ort. Und er hat sein Haus wiedergefunden, das noch stand. Und er hat es versucht, eigenständig aufzuräumen und irgendwie in der Hoffnung, dass da wieder Strom und Wasser gelegt wird. Ja, ist nicht passiert. Hier haben wir Kinder aus Douma, die mit ihren Familien zurückgekehrt sind. Aber die Schulen funktionierten nicht richtig. Und die Kinder haben teilweise auch mitgearbeitet, um die Familien zu ernähren. Hier haben wir Familien aus dem Umland von Aleppo, die in Dörfern leben, ohne Strom, ohne Wasser, die also natürlich auch Kinder in die Schule schicken müssen. Hier in diesem Fall waren die Frauen dieser armen Familien, die haben gestickt. Ich habe das, glaube ich, auch mal in Vorträgen berichtet, also Stickerinnen, die eben halt mit einem Projekt in Damaskus in Verbindung standen, wo sie ein bisschen Geld verdient haben. Aber die haben vor der Tür gesessen und haben bei Tageslicht gestickt, weil sie eben halt keinen Strom hatten. Also ich meine, die Armut der Bevölkerung spielt offensichtlich bei solchen Auseinandersetzungen wie um den Staat Syrien keine Rolle. Ja? Deutschland gehörte immer zu den Ländern, die immer dagegen gestimmt hat, wenn es einen Antrag gab, dass es eine Lockerung der Sanktionen geben sollte. Und diese Auskunft habe ich von einer EU-Beamtin bekommen, die ich getroffen habe und die mir das sozusagen hinter vorgehaltener Hand gesagt hat. Fragen Sie Ihre Regierung, warum die Sanktionen nicht aufgehoben werden, hat sie zu mir gesagt. Das ist Alena Duhan. Die UNO hat eine Sonderberichterstatterin für die Auswirkungen einseitiger Strafmaßnahmen gegen Länder auf die Menschenrechte der Länder. Denn die Menschen, die in diesen Ländern leben, haben die gleichen Rechte wie Sie und ich auf Entwicklung, auf Sicherheit, auf genügend Essen, auf Gesundheitsversorgung. Das sind die gleichen Rechte, die allen zustehen. Ja? Und dafür ist sie eingetreten. Aber Sie sehen an den wenigen Mikrofonen, die davor stehen, westliche Medien haben sich dafür überhaupt nicht interessiert. Hier haben wir den Botschafter Syriens, Herrn Al-Dahak. Ich habe ihn in seiner Funktion als Beauftragten für die Beziehungen mit internationalen Organisationen in Damaskus mehrfach interviewen können. Ausgesprochen hintergründiger. Also man hat ja oft Interviews mit Offiziellen, die reden viel, sagen aber nicht viel. Aber in diesem Fall war es also wirklich ein sehr, sehr intensives, interessantes Gespräch. Er ist dann zur UNO gegangen und hat also wiederholt, auch seine Vorgänger schon, für die Aufhebung der Sanktionen ist er eingetreten. Nichts hat sich bewegt. Aber jetzt, ne? Im Januar diesen Jahres, haben die Außenminister der EU darüber verhandelt in Brüssel, dass die Sanktionen gegen Syrien gelockert werden im Energie- und Luftfahrtsektor, Bankensektor. Die EU-Vertretung in Damaskus soll offiziell wieder eröffnet werden. Sie hatte tatsächlich nicht geschlossen, sie war immer geöffnet, aber nicht immer besetzt. Und Import von modernen Öl- und Gastechnologien soll ermöglicht werden gegenüber diesen Machthabern, die jetzt in Damaskus eben halt sitzen. Das Wirtschaftsministerium hier in Berlin, Deutschland ist sehr engagiert, hat also ein Projekt aufgelegt, 300 deutsche und syrische Ärzte starten eine Klinikpartnerschaft mit Syrien. Das heißt aber nicht, dass die Ärzte nach Syrien gehen, sondern vielleicht mal für eine Woche hinfahren, beraten und dann aber schön wieder zurückkommen, weil die syrischen Ärzte auch in Deutschland gebraucht werden. Ja. Und sie haben ein Informationsportal im Internet gestartet, neuanfangsyrien.de, da können sich engagierte Syrer auch melden und Projekte anmelden und vielleicht bekommen sie eine finanzielle Unterstützung. Es gibt jetzt seit dem Eidfest, also seit dem Ende des Fastenmonats Ramadan, wiederum eine neue Interimsregierung. 21 Herren und eine Dame. Sind also diese neue Regierung und drei dieser Minister kennt die Bundesregierung recht gut. Darauf hat Frau Schulze, Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit, verwiesen und das würde zeigen, wie eng Deutschland und Syrien miteinander verbunden seien. Der neue Gesundheitsminister Musab al-Ali arbeitete als Arzt in Deutschland und war im Dachverband Syrische Gemeinde Deutschland aktiv. Der neue Bildungsminister, Mohamed Abdulrahman Turki, studierte an der Universität in Leipzig. Ich weiß nicht, einer von beiden hat auch einen deutschen Pass, deutsche Staatsangehörigkeit. Und die eine Dame im Kabinett, Hind Kabawat, ist nicht nur eine Frau, sie ist auch noch eine Christin. Und sie arbeitete in der Vergangenheit eng mit dem Entwicklungsministerium zu Frauenrechten zusammen. Wie schön. Das ist die. Mit dem deutschen Entwicklungs. Mit dem deutschen? Ja, ja. Ja, ja. Bauer, die ist aus Kanada. Die hat in Toronto gehabt. Ja, aber sie hat mit dem Entwicklungsministerium in Deutschland auch zusammengearbeitet. Wenn man sich jetzt fragt, warum Deutschland so ein Interesse an Syrien hat, hat das innenpolitische Gründe wegen der vielen Flüchtlinge, die hier sind. Und man will ja da etwas ändern. Aber ich verweise auf diese Presseerklärung des Außenministeriums zu Beginn des Jahres. Es geht um, in diesem Jahr feiert die Bundesregierung 60 Jahre diplomatische Beziehungen mit Israel. Und in dieser Presseerklärung heißt es, Deutschland ist ein strategischer Partner Israels, an Bedeutung nur von den Vereinigten Staaten übertroffen. Ein strategischer Partner. Was heißt das? Was heißt das politisch? Das muss man sich da fragen. Beide Länder sind vereint in ihrem Engagement für gemeinsame Werte und in ihrer Entschlossenheit, gemeinsam den Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen. Was heißt das angesichts des Krieges, den Israel nicht nur gegen die Palästinenser, sondern auch gegen andere arabische Nachbarstaaten führt? Und da sind wir bei der Geopolitik, in der eigentlich die Menschen gefangen sind. Da sind wir wieder bei Netanyahu, der gesagt hat, wir wollen einen neuen Mittleren Osten schaffen und durchsetzen. Wir wollen den Segen für die Region und den Ausschluss von anderen aus der Region, indem wir mit Europa und Indien zum Beispiel kooperieren. Und an dem Tag, an dem Hayat Tahrir al-Sham in Damaskus einmarschiert ist, ist die israelische Armee in Syrien einmarschiert. Ja? Sie sind über den besetzten Golan, also sind hier, dann durch, hier gibt es eine Pufferzone, die von der UNDOF, also von der UNO kontrolliert wird, da sind sie durchmarschiert nach Syrien hinein und stehen jetzt 40 Kilometer vor Damaskus. Und Netanyahu hat in einer Rede gesagt, alles, was südlich von Damaskus ist, muss ein entmilitarisiertes Gebiet sein. Und das haben sie gemacht. Sie haben in ganz Syrien 2 oder 3 Tage lang Wellen von Angriffen geflogen und haben also sämtliche syrischen Militäranlagen, einschließlich der kleinen Armee, der Marine, die es in Latakia gab, haben sie vernichtet. Und sie haben angefangen, schon im Dezember, in dieser Pufferzone, die eigentlich ein UN-kontrolliertes Gebiet ist, geht von Jordanien bis hoch an die Grenze zu Libanon, da haben sie angefangen, Militärbasen zu bauen. 6 an der Zahl. Völlig illegal nach dem internationalen Recht. Aber danach richtet sich Israel wenig. Wir haben hier oder gar nicht, kann man sagen. Sie haben die Stadt, die neu gebaute Stadt Quneitra, eingenommen, haben da Checkpoints errichtet und kontrollieren auch Leute, die also von Quneitra zum Beispiel nach Damaskus fahren, um da zu arbeiten. Das weiß ich von Leuten, Familien, die ich kenne. Ja, was soll man sagen? Netanyahu hat dann als erster ausländischer Staatschef Donald Trump im Weißen Haus besucht und er hat vor seinem Abflug gesagt, eigentlich alles, was man wissen muss, wenn man wissen will, was Israel davor hat. Die Kriegsführung Israels hat das Gesicht des Mittleren Ostens verändert. Unsere Entscheidungen und der Mut unserer Soldaten haben die Landkarte verändert. Und ich glaube, dass wir in enger Zusammenarbeit mit Präsident Trump noch weiter die Landkarte neu zeichnen können. Das heißt, die gesamte Region soll neu geordnet und strukturiert werden, nach dem Willen von Israel und den USA und deren Verbündeten. Wenn wir uns erinnern an das Jahr 2022, 2023, da gab es in der Region eine andere Entwicklung. Da ist der chinesische Präsident nach Saudi-Arabien gereist und hat also mit Saudi-Arabien Abkommen getroffen. Und China hat die Staaten Iran und Saudi-Arabien, die ja immer als die großen Gegner aufgebaut worden sind und auch tatsächlich Stellvertreterkriege finanziert haben, zusammengebracht, damit sie kooperieren, statt auf Konfrontation zu gehen. China baute damit auf einer regionalen Initiative von Irak und Oman auf, die schon vorher versucht hatten, den Wunsch in beiden Ländern wieder zusammen zu kooperieren, zu unterstützen. Es gab eine indirekte Verhandlung mit Briefen zwischen Teheran und Riad und darauf baute eigentlich China auf als Weltmacht, muss man sagen. Ja, hat sie eben halt eine aktive Diplomatie in der Region gezeigt. Also viele sagen, China involviert sich nicht genug. Sie sind auf jeden Fall nicht in diesem Maße militärisch in der Region präsent, aber sie haben natürlich Interessen in der Region, Wirtschaftsinteressen, und die werden eben auch über BRICS, über dieses neue Staatenbündnis BRICS, in der Region präsentiert. Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten, Somalia haben Anträge gestellt auf Mitgliedschaft in BRICS, und drei dieser Staaten oder vier sind, also Saudi-Arabien hat dann nochmal eine Bedenkzeit ausgebeten, aber wir sehen hier zum Beispiel die Außenminister von Saudi-Arabien, von den Emiraten und vom Iran, der mittlerweile bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, also im Absturz von dem Hubschrauber, sind sie bei dem Außenministertreffen von BRICS in Südafrika, in Kapstadt. Das war 2023. Das war in dem Jahr, wo Netanyahu dann in der UNO-Vollversammlung die Rede gehalten hat und wo dann dieser Krieg in Gaza begann. Man muss sagen, dass meiner Ansicht nach, wir hören ja nicht viel über die Entwicklung von BRICS, aber man muss das mitdenken, wenn man das Verhalten der EU und der USA und auch Deutschlands in der Region verfolgt. Dieser Zusammenschluss von BRICS, und wir sehen hier in dieser Region, also die Länder, die da neue Anträge gestellt haben, Iran, die Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten und Somalia, Äthiopien, Entschuldigung, dieser Zusammenschluss muss also in Brüssel und in Washington Schockwellen ausgelöst haben. Ja? Da wildert in Anführungsstrichen jemand in ihrem Hinterhof ein Gebiet, das sie eben halt unter ihre Kontrolle bringen wollen. Der neue Mittlere Osten, wie Netanyahu es formuliert hat, ist das Gegenmodell zur multipolaren Weltordnung, zur Entwicklung und Ausweitung von BRICS und zur Unabhängigkeit der Staaten Westasiens. Das ist die Karte, die im Jahr 2008, glaube ich, erstmals bekannt wurde. Die Akteure und ihre Interessen in der Region, und das ist der neue Mittlere Osten. Das sind die Länder, die von Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan über Iran, die arabische Halbinsel, hier ganz Nordafrika bis zum Atlantik unter die Kontrolle des Westens gebracht werden sollen. Das stimmt überein mit der europäischen Nachbarschaftspolitik. Sie sehen hier in dieser blauen Ellipse die Staaten, in denen die EU ihre Interessen markiert, als imperiale Macht. Ja? Das fängt an hier oben bei Belarus, Ukraine, Moldau, Aserbaidschan, Armenien. Der Bundespräsident Steinmeier war ja gerade in Armenien und Aserbaidschan hat sie eingeladen, Mitglieder in der EU zu werden. Dann haben wir hier die Levante, Syrien, Libanon und dann Ägypten, Libyen, Tunesien. Und das ist genau dieses Gebiet, das ist das Kerngebiet eigentlich von diesem Modell des neuen Mittleren Ostens. Wir sehen hier eine Karte, ich versuche es einfach noch von verschiedenen Seiten deutlich zu machen, wie das Interesse auch von Europa in der Region ist. Das ist eine Karte vom European Council on Foreign Relations, das ist ein europäischer Think Tank mit verschiedenen Büros in europäischen Großstädten. Sie hatten schon 2019 und 20 hatten sie hier gesagt, das sind die neuen Frontlinien im Mittleren Osten. Was grün ist, das sind die pro-iranischen Staaten und die stehen in einer Konfrontation zu den saudischen, pro-saudischen Staaten in der Region, die die Partner von Europa sind. Und es gab einige Staaten, die nicht genau wussten, wo sie hin wollten. Die Türkei, Ägypten, Oman, manche, die lieber unabhängig bleiben wollen oder als Vermittler eine Rolle spielen. Aber es ist genau diese Linie, wissen Sie, zwischen Fluch und Segen in der Region, was auch Netanyahu gezeigt hat. Ja? Der Fluch ist, wenn Syrien, Irak und Iran dort eine größere Rolle oder eine beteiligte, also gleich beteiligte Rolle in der Region spielen als muslimische oder Staaten Westasiens. Aber Blessing, also der Segen, wenn hier Israel mit Saudi-Arabien, den Emiraten dann Indien und Europa sich verbindet. Und hier, auch 23 ist dieser Gipfel, interveniert die Europäische Union mit den USA gegen das Modell von BRICS in der Region. Ja? Indem sie auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi eine Partnership for Global Infrastructure and Investment gegründet haben. Das ist genau diese Verbindung zwischen Indien über die arabischen Staaten, Saudi-Arabien, Israel nach Ägypten. Das ist ein Modell. Wir sehen hier Frau von der Leyen, also da sitzen echt die Großen, Frau von der Leyen neben dem saudischen Kronprinz, Modi, der indische Ministerpräsident, hier haben wir noch Biden. Hier ist übrigens Amos Hochstein, der auch eine wichtige Rolle immer wieder spielt in der Region. Hier haben wir den Präsidenten von den Emiraten und hier sitzt am Telefon Macron. Und das ist dieses Projekt, was sie starten. Wenn wir uns überlegen, dass also diese Region des Mittleren Ostens hier eine wichtige Rolle spielt, ja, auch für das neue Seidenstraßenprojekt Chinas zum Beispiel, dann ist das hier dieser Korridor, von dem auch Netanyahu gesprochen hat. Und da sind insbesondere als Länder auch Frankreich, Deutschland und Italien spielen da in Europa eine Rolle. Es hat mit uns zu tun, was da passiert. Es hat mit uns zu tun und das müssen wir uns vergegenwärtigen. Hier haben wir das Projekt der neuen Seidenstraße, das ist das andere Modell, was eben halt vom Westen aus gestoppt werden soll. Und es geht um diese Region, um die drei der wichtigsten Meerengen weltweit, durch die eben halt die Straße von Hormuz, Persische Golf, läuft das Öl und Gas, Flüssiggas aus Katar. Dann haben wir hier Bab al-Mandab, den Zugang zum Roten Meer und den Suezkanal. Das sind drei der wichtigsten Meerengen. Die muss man kontrollieren, wenn man den Handel zwischen Ost und West, zwischen Asien und Europa kontrollieren will. Die Amerikaner haben eine große Militärpräsenz in diesem Gebiet aufgebaut, nicht weil sie Demokratie und Menschenrechte schützen wollen, sondern weil sie, so heißt die Operation im Roten Meer, unseren Wohlstand schützen sollen. So heißt diese Militäroperation im Roten Meer gegen die Houthis im Jemen. Es geht natürlich um Öl. Für Syrien bedeutet das, es liegt ja sozusagen mittendrin in diesem Gebiet, als Brückenland, als wichtiger Akteur seit Jahrhunderten, um nicht zu sagen seit Jahrtausenden. Und das ist eine Perspektive, die viele Leute im Mittleren Osten sehen. Eine neue Konfrontation zwischen Israel und der Türkei in Syrien, also eine Aufteilung von Syrien unter diesen drei Ländern. Das ist eine Perspektive, die überlegt wird, aber es ist nicht ausgemacht. Sowohl Israel als auch die Türkei haben enge Verbindungen zu den USA und haben enge Verbindungen zur NATO. Und es ist die Frage, inwieweit sie ihre unterschiedlichen Interessen in der Region tatsächlich militärisch gegeneinander austragen, ob die NATO, ob die USA noch die Kraft haben, das zu unterbinden. Israel hat ganz deutlich gemacht, dass sie ein Vorrücken und eine Etablierung der Türkei in Syrien nicht akzeptieren. Eigentlich will Israel das alles kontrollieren, aber die Frage ist auch, ob sie das auf Dauer können. Israel führt einen Krieg an 7 Fronten, das hat Netanyahu selber gesagt. Wie schafft das so eine Armee auf Dauer? Syrien ist eigentlich ein Land, das in der ganzen Region wichtige Kontakte hat. Die Stämme in der syrischen und irakischen Wüste, die hier zum Beispiel wichtig sind, die haben Verbindungen vom Norden bis runter in die Golfstaaten. Dann haben wir Verbindungen in die Türkei, in den Iran und nach Ägypten. Das heißt, dieses Land ist sehr vielfältig und es ist auch bekannt durch eine relativ große Toleranz in Friedenszeiten, vor allen Dingen gegenüber den unterschiedlichen ethnischen Gruppen und Religionen. Und wenn das jetzt alles auseinanderbricht, dann haben wir da vor allen Dingen Krieg. Wir haben weiter Krieg zwischen den unterschiedlichen regionalen und internationalen Akteuren. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Und wenn man jetzt sagt, wir müssen eigentlich Syrien erhalten, wir müssen etwas für die Syrer tun, da müssen wir hier anfangen. Da müssen wir das Interesse Europas und Deutschlands in der Region, dieses militärische Interesse, das Kontrollinteresse, müssen wir mit offenlegen und wir müssen kooperieren mit denjenigen in den Ländern, die dort zu Hause sind. Das sind die rechtmäßigen Besitzer, sage ich mal, dieser Länder. Ja? Ob das jetzt Libanon ist oder Irak oder Syrien, ob das Iran ist und auch weiter gesehen eben die Länder, die zu BRICS gehören. Ich denke, man muss sich klar machen, dass Deutschland auch ein ehemaliges Kolonialland ist, eine imperiale Vergangenheit hat und dass das bis heute nicht wirklich überwunden ist. Da haben wir viel nachzuholen, wir haben auch viel zu lernen. Sie haben schon viel gelernt in Ihrem Leben, das müssen Sie vermitteln und dafür müssen wir uns eben halt auch zusammenschließen. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, Karin, für diesen sehr detaillierten Vortrag, der eben auch den Blick auf die geopolitische Gegenwart und Zukunft, die da droht, eröffnet hat. Ja, das ist ganz wichtig, weil man hat auch sozusagen, steht in Gefahr, sich in den Details, in den schrecklichen Details zu verlieren, die eben dort stattgefunden haben. Die Massaker, davon haben Sie ja allen gehört, dass also jetzt auch schon im sogenannten neuen Syrien also schreckliche Bluttaten stattgefunden haben. Wir wollen jetzt auch noch euch die Möglichkeit geben, zu diskutieren und zu fragen. Ich würde aber gerne selber eine ganz kleine Bitte, können wir noch ein paar Minuten von die Situation der Kurden oder das Problem der Kurden in Syrien. Es hat viel gefehlt, aber das ist ja auch irgendwie ein großer Streitpunkt, auch international. Und wie gesagt, die Position der Kurden im neuen Syrien ist ja nicht einfacher als vorher. Ich bin wenig auf die einzelnen Gruppierungen in Syrien eingegangen, weil es ist immer eine Frage auch der Auswahl. Also es ist so viel Material eigentlich. Wenn wir jetzt genauer auf Syrien gucken, sehen wir etliche sowohl religiöse Gruppen als auch ethnische Gruppen, die im Widerspruch zu diesen neuen Machthabern stehen. Und das haben sie sehr früh kundgetan auf unterschiedliche Weise. Sowohl die Drusen im Süden, als auch die Aleuiten im Westen, als auch christliche Gruppierungen, die sich jetzt nicht bewaffnet haben, die aber Protestmärsche auch gegen diese neuen Machthaber organisiert haben. Und natürlich die Kurden, die hier bei uns in Deutschland vor allen Dingen deswegen auch so präsent sind, weil sie hier eine große Diaspora haben. Es gibt sehr viele Kurden, die hier leben, die sehr aktiv sind. Und dieses Selbstverwaltungsmodell, was dort im Nordosten des Landes entstanden ist, hier auch eine große Öffentlichkeit erfährt. Während zum Beispiel dieses Massaker an den Alawiten in der Küstenregion Anfang März stattgefunden hat. Und man muss sagen, also ich habe jetzt noch vor 2-3 Tagen mit einem Freund in Damaskus telefoniert, der sagt, es geht weiter. Es geht weiter, es hat nicht aufgehört. Aber es kommen keine Journalisten dahin und es gibt die Anordnung, dass diese Kämpfer, die Massaker, also diese Morde verüben, nicht mehr Selfies machen. Die haben ja mit ihren Handys selber das aufgenommen, was sie da gemacht haben. Und es gab mehrfach die Anordnung, das zu unterlassen, und das wird jetzt wohl offensichtlich mehr durchgesetzt, sodass die angehörigen Familien dort in den alawitischen Dörfern das also unter großer Gefahr selber dokumentieren. Während also das noch stattfand, war klar, dass dieser neue Machthaber Ashara in ziemliche Bedrängnis gekommen durch diese Morde, die da stattgefunden haben an den Alawiten. Und ich glaube, es war der 5. oder 6. Tag, hat er wie aus dem Zylinder gezaubert eine Vereinbarung mit den Kurden. Alle waren überrascht, dass auf einmal, wie heißt der Mustafa oder Mohammed Abdi, der Oberkommandierende der syrischen demokratischen Kräfte, er saß auf einmal nicht mehr in seinem Militärdress, sondern auch im Anzug mit Ashara im Präsidentenpalast. Und da haben sie beide ein Abkommen unterschrieben. Ja, wie er das so schnell aus dem Hut gezaubert hat, weiß man auch nicht. Wahrscheinlich haben die Berater, die er um sich herum hat, aus England, aus den Emiraten, auch aus Katar, haben da wahrscheinlich eine ordentliche Arbeit geliefert. Und da wurde vereinbart, dass also die Kurden als ethnische Gruppe anerkannt werden, die mit den gleichen Rechten und so als Bürger Syriens, dass sie militärisch eingebunden werden in die noch neu zu gründende syrische Armee und dass sie eine bestimmte Autonomie eben halt in ihren Gebieten im Nordosten behalten sollen. Das waren 10 Punkte insgesamt, ich habe jetzt nicht alle im Kopf. Und alle haben sich darüber gefreut. Also, warum macht er auf einmal diese Vereinbarung? Das hatte damit zu tun, also die kämpften zum Beispiel an dem Tag noch in Aleppo. Also Milizen der Kurden haben an diesem Tag noch in Aleppo gegen Kämpfer von HTS bei Sheikh Maksud, ist ein Gebiet, wo die Kurden in Aleppo, also es ist eigentlich ein kurdisches Gebiet innerhalb von Aleppo, ein Stadtviertel, da gab es noch militärische Auseinandersetzungen. Und dann sitzen die auf einmal am späten Nachmittag, unterschreiben das gemeinsame Abkommen. Ashara brauchte positive Presse. Ja? Und er muss dafür sorgen, dass diejenigen, die sich bewaffnet haben in Syrien, sich ihm unterordnen. Er muss also diese bewaffneten Kräfte integrieren. Denn auch die Alawiten sind ja teilweise jedenfalls ehemalige Militärs der aufgelösten syrischen Armee, auch bewaffnet und sind auch bewaffnet gegen HTS vorgegangen. Und da war es eben halt erforderlich, dass diese Vereinbarung mit den Kurden jetzt zu diesem Zeitpunkt den Blickwinkel der Kameras auf das Abkommen gerichtet hat und auf die Kurden und nicht mehr nach Latakia und in das Küstengebiet geguckt hat. Und wie viele Syrer in dieser Zeit eben halt auch geflohen sind in den Libanon. Warum gerade die Kurden? Die Kurden sind die größte militärische Gruppierung, also bewaffnete Gruppierung innerhalb Syriens. Sie haben, nach eigenen Aussagen, verfügen sie etwa über 100.000 Kämpfer und Kämpferinnen und sind kampferfahren, haben die Unterstützung der USA. Die USA wird auch dazu beigetragen haben, dass die Kurden dahin fahren nach Damaskus und das unterschreiben. Es bedeutet auch eine gewisse Beruhigung der türkischen Front, weil die Türkei natürlich eigentlich gegen die Kurden so vorgegangen ist wie Israel gegen die Palästinenser. Also sie haben sehr viel bombardiert, nicht mit dem Ausmaß der Zerstörung allerdings, aber sie haben Drohnen eingesetzt und Kampfjets eingesetzt gegen die Kurden im Nordosten des Landes und dass das irgendwie damit erstmal auch beruhigt wird. Also die Türkei unterstützt ja al-Julani, wird auch involviert gewesen sein in diese Vereinbarung, sodass man also die größte militärische Gruppe versucht einzuhegen. Es gibt da natürlich viele Fragen. Und die Amerikaner sitzen aber doch immer noch oben auf den Ölquellen. Die Amerikaner sind noch nicht abgezogen. Das muss man doch mal festhalten. Ja, die Amerikaner haben, vielen Dank für diese Ergänzung. Also die Amerikaner sitzen da immer, obwohl Trump auch schon bei seiner ersten Amtszeit gerne abziehen wollte. Er hat das jetzt wieder gesagt. Da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber eine Frage stellt sich natürlich der Umsetzbarkeit von einer solchen Vereinbarung. Wenn da steht, dass die Kurden als bewaffnete Kräfte in eine neue syrische Armee einbezogen wird, die aber zum anderen Teil, mindestens zur Hälfte, aus dschihadistischen Kämpfern besteht und die Kurden bestehen ungefähr zur Hälfte aus bewaffneten Fraueneinheiten, da muss man sich natürlich fragen, wie sollen die denn eigentlich zusammen kooperieren in so einer Armee? Also ich glaube, es gibt sehr viele Fragen und vieles ist ungenau, aber das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Und er hat sich ja auch gewandt an die Drusen und ich weiß nicht, ich glaube, es gab auch Gespräche. Er hat eine Untersuchungskommission für die Küstengebiete eingerichtet, die auch die Vorsitzenden davon sind, auch alawitischer Herkunft, beziehungsweise Glauben, ist ja eine Glaubensgemeinschaft, sodass man versucht, dass er versucht, diese innere Widersprüche auch von bewaffneten Kräften gegen seine Person und gegen die Nusra-Front und das Vorgehen von HTS zu beruhigen. Aus dem Land selber hört man, dass es nicht sehr erfolgreich ist. Es haben sich sogar Gruppen, die 2011, 12, 13 schon da waren, Jesh al-Islam und auch die Nusra-Front, sich als eigenständige Gruppen wieder mehr herauskristallisieren und gegeneinander kämpfen. Also aus dem Inneren des Landes kommen sehr viel kritischere Töne als das, was uns die Medien hier eben halt geben. Ich glaube, man muss auch noch mit berücksichtigen, dass es auch in der Türkei einen Prozess gibt, dass die PKK ja ihre Waffen niederlegen soll, ausgehend von dem Vorsitzenden der PKK, Abdullah Öcalan, der ja noch im Gefängnis sitzt. Also im Augenblick sind diese Regionalstaaten auch, glaube ich, sehr stark damit beschäftigt, ihre innenpolitischen Widersprüche zu begradigen, damit sie ihre geopolitischen Interessen in der Region eben halt auch weiter verfolgen können. Vielen Dank dir erst nochmal, Kai, für den wunderbaren Vortrag. Ich hätte so ein bisschen eine Anschlussfrage daran gehabt, vielleicht können wir eh sammeln. Rolle des syrischen Volkes, ja, also klar, du hast schon angedeutet, sehr splittert, in verschiedensten Milizen auch organisiert, aber regt sich da auch formiert sich da auch organisiert Widerstand gegen vor allem auch Israel, die das Land besetzen und einmarschiert sind, das besser einzuschätzen, finde ich interessant. Ich hatte im Dezember mit Genossen von der Partei des Volkswillens Kontakt und ich war ein bisschen überrascht, dass sie diesen Prozess im Dezember erst sehr euphorisch fast eigentlich eingeschätzt haben, zu sagen, jetzt kaum zu glauben, unter Al-Qaida haben wir mehr Freiheiten, gerade politisch zu arbeiten, als unter Assad. Das hat sich ja offensichtlich dann sehr, sehr schnell auch als Fehleinschätzung wahrscheinlich herausgestellt, die kommunistischen Parteien sind verboten worden und dergleichen mehr. Aber wie schätzt du diese Rolle des syrischen Volkes ein, die Möglichkeit, da organisiert Widerstand zu organisieren? Ja, ich habe zwei Punkte. Der eine ist, was mir erwähnenswert erscheint, ist, das geht ja über Israel-Syrien-Ambitionen hinaus. Zum Beispiel der Finanzminister Smotrich sagt das ganz offen, die Pläne für ein Groß-Israel, das den Nazi-Plänen für ein Groß-Deutschland bis zum Ural damals zu verwechseln ähnlich sind, beinhaltet den Osten Ägyptens bis zum Westen des Iraks und den Norden Saudi-Arabiens. Das ist der eine Punkt, auf den ich hinweisen wollte. Gab es mal auf Arte selten genug einen ganz guten Bericht, Extremisten an der Macht. Und das andere ist, man sollte dem EU-Imperialismus nicht allzu viel Eigenständigkeit zutrauen. Das ist im Moment sehr verführerisch, weil so ein Spektakel da ist zwischen Trump und der EU. Aber der eigentliche tiefe Staat der USA hat es gelernt, Trump zu benutzen, um aus Sicherheitsgründen die USA aus dem Ukraine-Konflikt ein ganzes Stück zurückzuziehen und dann gleichzeitig die Europäer tiefer hineinzuschubsen. Und das kann uns im Moment dazu verführen, zu glauben, dass die EU da sehr eigenständig agiert, was meines Erachtens eine Illusion ist. Ja, die USA wollen in der Tat, dass EU-Europa und Russland sich aneinander aufreiben. Danke. Jetzt du, denke ich, ja, dann du, dann, ja. Also, danke für den Auftrag. Im 19. März in der Türkei hat der Erdogan einen Zivilputsch, er hat einen Zivilputsch gemacht. Und das heißt, der Erdogan mit den Kurden, die Abkommen mit den Öcalan versucht, das hat wieder umgekippt. Weil die Kurden haben gesagt, wenn du den Opposition so handelst, da kannst du mit uns mit uns verhandeln, die uns als jahrelang bekämpft. Und das heißt, jetzt kann ich jetzt in der Türkei eine Unstabilität, ökonomische Krise, Regimekrise. Und Erdogan möchte alle syrische, den Erjolani-Regierung auch in der Türkei in einem Diktatorial verwandeln. Können Sie darüber auch was sagen? Eine kleine Bemerkung und drei kleine Fragen. Dürfen Sie wieder aufstehen? Ja, gibt es Erkenntnisse, ob jetzt aus Syrien seit Dezember 24 mehr Leute aus Syrien geflüchtet sind und zurückgekommen? Ein Saldo sozusagen. Und das Zweite, ist es glaubwürdig, dass in Gaza nur 60.000 Menschen umgekommen sind? Also ich vermute, dass es eher eine halbe Million ist. Und in dem Zusammenhang die Bemerkung mit Geiselaustausch, ja, es geht um Geiselaustausch. Es gibt keinen Grund, die palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen nicht auch Geiseln zu nennen. So wie die vierte Frage, ganz kurz, haben Sie die Akkreditierung. Die Akkreditierung bekommen. Ich würde mal interessieren, also ob unter der syrischen Diaspora, unter anderem in Deutschland, ein Stimmungsbild zu erkennen ist, wie die Lage einzuschätzen ist und ob da eher eine Rückkehrtendenz entsteht oder gar das Gegenteil, so wie der Herr eben auch. Karin, ich habe eine ganz andere Frage. Du hast ganz am Anfang von sogenannten Königsmächern gesprochen und auch Saudi-Arabien genannt. Das ist ja eigentlich das Land, was das meiste Geld hat, um Syrien zu unterstützen. Gibt es da Erkenntnisse, wie aktiv diese Rolle ist? Eine Sache vorweg. Ich glaube, die Diskussion um die Rolle der Europäischen Union als imperiale Macht wäre eigentlich ein gutes Thema für eine weitere Veranstaltung hier. Ja. Ich finde, das geht jetzt zu weit. Die Einschätzung geht hier wahrscheinlich auch auseinander. Und ich gehe einfach von dem aus, wie europäische Vertreter sich dort verhalten und dass zum Beispiel auch Baerbock und Barrot, also Frankreich und Deutschland, da als Team für die EU aufgetreten sind und ja sehr vieles von der EU auch vereinbart wird mit der NATO. Also dieses Zusammenwachsen von NATO und EU wird ja bei uns auch irgendwie nicht so wahrgenommen, glaube ich, was ich politisch für einen großen Fehler auch halte. Die Rolle des syrischen Volkes, das syrische Volk. Politisch gesehen, sagen wir mal, es gibt vielleicht, also vor dem Krieg gab es 23 Millionen Syrer. Da hatten sie wahrscheinlich 20 Millionen unterschiedlich verschiedene Positionen. Die Syrer streiten echt gerne politisch. Also haben sehr unterschiedliche Meinungen. Und insofern ist es auch wichtig, dass man mit möglichst vielen redet. Manche Leute haben auch wenig Interesse oder auch politische Bildung, sage ich mal. Wir haben ja ein riesiges gesellschaftliches Gefälle in Syrien zwischen der ländlichen Bevölkerung und der städtischen Bevölkerung. Also wir haben in den ländlichen Gebieten, vor allen Dingen im Osten, in Hasake, Deresor, haben wir Familien, basieren auf Stammesstrukturen. Ich habe da Vertreter getroffen, die haben mir ganz stolz erzählt, dass sie von ihren 4 Frauen 21 Kinder haben, von denen 4 leider durch den Islamischen Staat getötet wurden. Aber es sind einfach ganz andere gesellschaftliche Bedingungen, unter denen diese Menschen leben. Auch zum Beispiel in den kurdischen Dorfgebieten von Afrin leben die Menschen anders als zum Beispiel in der städtisch geprägten kurdischen Struktur von Kamischli. Also es gibt riesige Unterschiede. Und wenn man zum Beispiel auch mit den Leuten in Aleppo redet oder mit den Leuten in Damaskus, sie haben auch unterschiedliche Meinungen. Also auch in den großen Städten gibt es da sehr unterschiedliche Positionen. Und die Parteien, die es in Syrien gegeben hat, die Oppositionsparteien 2010, 11, 12, die meisten von denen existieren nicht mehr. Einfach weil sie auch nicht angesprochen worden sind. Der Westen hat die bewaffneten Kräfte in den Vordergrund gerückt. Nicht nur der Westen, aber das konnte man hier in Deutschland auch sehen. Es sind ja Vertreter, zum Beispiel gab es die Organisation, also die Sie gerade genannt haben, ist ja von Kadri Jamil aufgebaut worden, ehemaliger, also ein von der Kommunistischen Partei hat er eine Abspaltung gehabt und so, die haben auch eine lange Geschichte. Und die spielten natürlich eine wichtige Rolle, aber Kadri Jamil ist dann nach Moskau gegangen. Gab eine andere Organisation, Building the Syrian State. Ich habe die ja damals auch begleitet und ihre Veranstaltungen besucht und die Diskussion versucht, darüber zu berichten. Die Gründer von dieser Organisation, ich fand die sehr interessant, diese Building the Syrian State, weil sie den Fokus gelegt haben auch auf eine grundsätzliche Frage in Syrien, nämlich staatliche Strukturen oder Institutionen zu haben, an die die Bevölkerung sich auch wenden kann und die der Bevölkerung auch vermitteln, was ihre Rechte und was ihre Pflichten sind. Also politische Bildung, die, glaube ich, auch bei uns in Deutschland immer weniger wird. Also das ist irgendwie, die hatten sehr grundsätzliche Ansatzpunkte und aus sehr unterschiedlichen Gründen haben die Leute dann das Land verlassen. Aber ein ganz wesentlicher Punkt war, dass die meisten von ihnen haben nach Europa geguckt, um Unterstützung von Europa zu kriegen. Aber Europa hat auf die bewaffneten Gruppen geguckt, denn da kam das Geld für die Waffen und für die Kämpfer. Und ich erinnere nur mal an das Lauschschiff der Bundesmarine, das irgendwie aufgebracht wurde vor der Küste von Latakia und dann irgendwie kleinlaut abziehen musste, nachdem sie da aufgeflogen waren. Die haben ja, das ist einfach, da ist ein Vertreter einer Oppositionspartei hat zu mir gesagt, ihr in Europa, ihr macht jetzt den gleichen Fehler, den ihr schon 2011 gemacht habt. Ihr guckt nur nach den Leuten mit den Waffen. Ihr guckt nicht nach, und die auch von außen unterstützt werden. Und ihr guckt nicht nach uns Syrern, die innerhalb des Landes leben, auch die ganze Zeit gelebt haben und Veränderungen bewerkstelligen wollen. Und wir haben was zu sagen. Wir haben eine Geschichte und wir haben viel, also zum Beispiel diese Partei, von der ich jetzt spreche, die hat während des Krieges einen Riesenzulauf gehabt von jungen Leuten, weil sie eben nicht mit Waffen gekämpft haben. Sie haben Waffen für die Verteidigung gehabt, ja, an manchen Punkten. Ihre Aufgabe war, für Versöhnung zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen einzutreten, die Gefangenen zu betreuen, entführte Leute ausfindig zu machen, zu vermitteln, dass Entführte gegen Gefangene ausgetauscht werden. Also sie haben versucht, die Gesellschaft zusammenzuhalten, während die mit den Waffen eben halt wirklich, und da nehme ich auch die Kurden nicht aus, muss ich ganz klar sagen, sich eher dazu beigetragen haben, sich auch voneinander zu separieren. Ja, als jemand sagt, die Syrer haben kein nationales Verständnis, das fehlt ihnen, also man kann da noch in mehr Details gehen. Aber das ist eben halt das große Problem, mit dem die Leute, die ein politisches Bewusstsein haben und was machen wollen, jetzt konfrontiert sind. Sie sind auch mit einem ganz, ganz schwierigen Alltag konfrontiert. Sie haben keinen Strom oder nicht genug. Sie haben nicht genug Geld, sie haben keine Arbeit. Sie müssen irgendwie eine Familie ernähren. Die Kinder sollen zur Schule gehen, aber es ist unklar, wie die Kinder geschützt werden auf dem Weg zur Schule. Also es gibt so viel Unsicherheit, dass eben halt diese politische Entwicklung relativ hinten ansteht. Das ist leider so. Vielleicht noch zu Israel, was Sie gesagt haben. Es ist richtig, diese großisraelischen Pläne von Euphrat bis an den Nil möchten Sie sich gerne ausbreiten. Und ich finde auch gerade diese Position von Netanyahu, dass sie einen Krieg führen an 7 Fronten, also gegen alle arabischen Nachbarn, die es da eigentlich so gibt. Und ich denke aber, wenn man jetzt Analysen liest von unterschiedlicher Seite, es wird lange Krieg geben, aber es ist auch nicht ausgemacht, wer letztendlich übrig bleibt und welches Ausmaß dieser Krieg noch annimmt. Und bisher war es immer so, dass neue Kräfte entstanden sind aus Konflikten und aus Kriegen. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber solange die Region nicht von einer Atombombe auseinandergenommen wird, ist das absehbar, dass wahrscheinlich zukünftige Generationen diese Geschichte für etwas Besseres nutzen werden. Ich glaube halt, dass es unsere Aufgabe ist, ich betone das nochmal, auf diese Rolle von Israel und auch auf die israelische Gesellschaft hinzuweisen, wo wir ja hier praktisch in Deutschland, also ich bin auf jeden Fall mit einem Denkverbot aufgewachsen, kann ich jetzt für mich sagen, ne? Und da gibt es einiges nachzuholen. Dieser Putsch in der Türkei, also Sie meinen die Verhaftung von İmamoğlu, und das ist richtig. Ich war gestern in Hamburg bei einer Veranstaltung, wo auch, die wurde von DİDİF organisiert an der Uni, und da war auch ein türkischer Journalist, der genau darauf verwiesen hat, der gesagt hat, dass diese Pläne mit einem Friedensschluss mit der PKK jetzt durch die Festnahme von İmamoğlu und durch diese Massendemonstrationen, mit denen Erdogan offensichtlich auch nicht gerechnet hatte und wahrscheinlich teilweise die Leute auch nicht, dass diese Massendemonstrationen auch eine neue Perspektive für die Türkei bedeuten können. Und dass also dieser Friedensschluss mit der PKK, die ja zur Entwaffnung aufgefordert wurde von Öcalan und die das auch bewilligt hat, die hat gesagt, ja, aber das muss ein Volkskongress entscheiden und für den Volkskongress müssen wir eine Versammlung haben und der Vorsitzende von uns muss auch dabei sein. Und das ist Öcalan und er sitzt im Gefängnis. Also von daher muss sich da einiges tun, bevor man eben halt tatsächlich zu einem Ergebnis kommt. Also ich denke, die Türkei, also Erdogan, wird wahrscheinlich entweder noch schärfer durchgreifen, um eben die Opposition wirklich niederzumachen, oder aber die Menschen überwinden ihre Angst und gehen weiter auf die Straße und versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Bitte? Sie sind vielleicht von da und können das besser beurteilen als ich, aber ich glaube gar nicht unbedingt, dass es die Menschen wollen im Allgemeinen den Krieg so nicht. Die Frage, wie das Verhältnis ist zwischen Syrern, die jetzt geflohen sind und die zurückgekehrt sind. Ich weiß nicht, ob es gibt, glaube ich, Zahlen von der UNO, die aber im unteren Bereich liegen, also über 150.000 oder so wurde da genannt, die zurückgekehrt sind. Viele sind übrigens zurückgekehrt, sind aber nicht geblieben. Und die sind, also ich habe zum Beispiel mit Syrern in den Unterkünften in Libanon, in der Beka-Ebene gesprochen und habe die gefragt, ob sie jetzt vorhaben, zurückzugehen. Und dann hat er gesagt, das war ja im Dezember, habe ich ihn gefragt. Und ja, es war im Dezember. Und da hat er gesagt, ja, wir schicken vielleicht ein oder zwei von unserer Familie, die sollen sich mal umgucken in unserem Dorf, wie es da aussieht. Aber wenn wir zurückgehen, dann höchstens im Sommer, weil hier haben wir wenigstens, bekommen wir Unterstützung von der UNO, damit wir unsere Zelte wärmen können. Aber da haben wir wahrscheinlich noch nicht mal unser Haus, ne? Also die haben sehr wohl überlegt, dass sie eine Familiendelegation hinschicken, die sich umguckt und Und dann wird entschieden, ob man geht oder nicht, weil man bekommt diese Flüchtlinge, die Kriegsflüchtlinge aus Syrien im Libanon, bekommen auch finanzielle Unterstützung von der UNO, von den Geberländern. Also auch die europäischen Länder geben der UNO Geld, damit sie eben das Geld an diese Flüchtlinge auszahlen. Die Zahlen der geflohenen Syrer nach dem Massaker im Küstengebiet geht über 80.000. Über 80.000. Das ist die letzte Woche. Als ich dort Interviews gemacht habe mit Leuten, da war die Zahl, lag bei ungefähr etwas über 20.000. Ja, das war Mitte März. Also es ist sprunghaft, also während ich auch da war, ich konnte die Leute ja sehen, wie sie, ich habe die Fotos hier leider nicht mit eingebaut, wie sie da über den Grenzfluss kommen und in den Dörfern da im Nordlibanon erstmal aufgenommen werden. Und die Zahl für die Zurückgekehrten? Also laut der UNO etwa bei 150.000. Wie ich? Bitte? 150.000. Aber ich glaube, dass diese Zahlen auch politische Zahlen sind. Also es ist nicht, ich selber, ja, man wird immer nach Zahlen gefragt und ich bringe sie auch mit in meine Artikel. Aber es gibt da, glaube ich, keinen, denn manche sind gegangen. Also ich kenne junge Männer, die sind jetzt zurückgefahren und haben ihre Familien besucht und die kommen wieder zurück. Natürlich. Die bleiben nicht da. Was die Diaspora hier in Deutschland betrifft, weiß ich also aus Kreisen vom BAMF, dass die Zurückhaltung sehr groß ist. Also Deutschland möchte mehr schicken, als tatsächlich bereit sind zu gehen. Und die wissen warum. Na? Ich habe ihnen die Situation beschrieben. Kein Strom, kein Wasser, kein Geld, keine Arbeit. Und Unsicherheit, die weiter zunimmt. Und einer meiner Gesprächspartner in Damaskus hat gesagt, wenn das noch 2 Monate so weitergeht, dann haben wir eine neue Fluchtwelle von Leuten, die Syrien verlassen, nicht wegen des Krieges, sondern weil sie Hunger haben. Also deswegen denke ich, dass es wird daran gearbeitet, auch von der Regierung. Wie die neue Regierung das dann handhaben wird, bleibt abzuwarten. Sie haben mich gefragt nach den Königsmachern. Die sind sich nicht einig. Nein, nein, die sind sich nicht einig. Sie waren sich aber letztendlich darin einig, dass sie Assad weghaben wollten. Und, sie wollten zudem noch was sagen. Zu Assad? Ja. Wenn Sie mich fragen. Also, was ich zu Saudi-Arabien sagen kann, ist, dass es also Saudi-Arabien und die Emirate haben Assad ja rehabilitiert. Sie haben ihn wieder, sie haben Syrien wieder aufgenommen in die Arabische Liga. Es gibt auch familiäre Kontakte von den Assads nach Dubai, also in die Emirate, nicht Saudi-Arabien. Angehörige dieser weitläufigen Familie leben schon lange in den Emiraten, haben da auch Eigentum. Also man kann in diesen Ländern auch bleiben, wenn man zum Beispiel ein Haus oder eine Wohnung oder irgendwas kauft. Dann bekommt man eine Aufenthaltsgenehmigung. Und es sind auch etliche Leute, die ich kenne, sind jetzt auch in Dubai, also die in die Emirate gegangen sind. Ne? Aber die Emirate und Saudi-Arabien waren eigentlich, haben den Versuch unternommen, eine gewisse Art von Rehabilitierung von Assad zu unterstützen. Sie haben zum Beispiel mit den USA und auch mit der EU darüber verhandelt, dass Sanktionen aufgehoben werden sollen oder gelockert werden sollen oder befristet gelockert werden sollen, weil sie dort ja auch investieren wollen. Also die Golfstaaten wollen ja da bauen und Geschäfte machen und Fabriken übernehmen und so. Und das konnten sie nicht wegen dieser Sanktionen. Und deswegen wurde mit Assad verhandelt und gesagt, hier, wir sind im Gespräch über die Aufhebung oder Lockerung der Sanktionen. Dafür müsst ihr aber was bieten. Trennt euch vom Iran. Eine alte Forderung. Seit Hafez al-Assad dieses Bündnis mit der Iranischen Republik eingegangen ist, und hört auf, Waffen zu liefern an die Hezbollah, beziehungsweise zuzulassen, dass die Hezbollah bei euch Waffen baut und dann in den Libanon bringt. Dazu war offensichtlich Assad auch bereit, die so weit entgegenzukommen, wenn er dafür die Zusage hat, dass er sozusagen im Amt bleibt und vor allen Dingen, dass das Land, dass die Sanktionen gelockert werden, damit es eine wirtschaftliche Perspektive gibt für das Land. Dieser Plan, der dann hier durchgeführt wurde, der Vormarsch von HTS, ist zurückzuführen darauf, dass Assad sich nicht mit Erdogan geeinigt hat und Erdogan nicht mit Assad sich geeinigt hat. Das war ein Versuch, eben halt sozusagen auf den Konflikten Deckel zu machen, wenn diese beiden Präsidenten sich einigen. Erdogan wollte, dass die Kurden entwaffnet werden und von der Grenze zurückgezogen werden. Assad wollte, dass die Türkei die Armee vom syrischen Territorium abzieht. Und dafür hat er Unterstützung gehabt in der Bevölkerung. Das haben viele auch so gesehen. Die Türkei als Besatzungsmacht, genau wie die Amerikaner auch. Und Erdogan ist dann wahrscheinlich, also es gibt eine Unsicherheit, die ich auch nicht genau, ich kann die zwar für mich erklären, aber da gibt es keine Belege für. Eigentlich sollte dieser Vormarsch jetzt im März stattfinden. Denn man hat gesagt, okay, die Türkei hat gesagt, HTS kann auf Aleppo marschieren, sie nehmen Aleppo ein, die Metropole, die wirtschaftliche Metropole des Landes, und machen damit Druck auf Assad, sich mit Erdogan zu einigen. Ne? Weil wenn Damaskus Aleppo verliert, mit den ganzen Geschäftsleuten, mit den ganzen Möglichkeiten auch der wirtschaftlichen Entwicklung dort und mit der Aufhebung der Sanktionen, dann kann das dazu führen, dass zum Beispiel HTS Aleppo eine Zeit lang kontrolliert, vielleicht auch befristet, vielleicht auch für länger, und Damaskus von Assad weiter gehalten wird, also für eine Übergangsfrist. Oder ein anderer für Assad dann ins Amt kommt. Aber dass für Syrien insgesamt eine wirtschaftliche Perspektive es gegeben hätte. Dass sie diesen, Assad muss das gewusst haben. Er hat einen Vertrauensmann gehabt, der mit Jolani in Kontakt war. Das erfährt man immer erst hinterher. Und dass es vorgezogen wurde auf just den Tag, an dem die Waffenruhe zwischen Israel und Libanon in Kraft getreten ist, legt für mich den Schluss nahe, dass man Israel ein Angebot gemacht hat. Wenn ihr einer Waffenruhe mit Libanon und Gaza zustimmt, habt ihr Zugang zu Syrien. Und die Russen haben doch auch gesagt, es ist vorbei, ne? Die Russen und die Iraner haben diesen Aufmarsch in Idlib beobachtet, ja, über Satellitenaufnahmen. Das haben alle gesehen. Und die haben mit Assad drüber gesprochen. Aber weil Assad eben halt für sich entschieden hatte, sich von Iran zu trennen und keine Waffenlieferungen mehr für die Hezbollah zuzulassen, um dafür die Sanktionen zu lockern und eine Perspektive für sich und das Land zu bekommen, hat er also sowohl Russland als auch den Iranern gesagt, Leute, ich will von euch jetzt keine militärische Unterstützung, gegen HTS, weil da gibt es irgendwie einen Plan. Und es gab innerhalb der syrischen Armee eben halt auch eine Spaltung. Ein Teil hat gesagt, wir kämpfen gegen die, und ein anderer Teil hat gesagt, wir kämpfen nicht. Letztendlich haben sie alle nicht mehr kämpfen können, auch aus unterschiedlichen Gründen. Und es ist gekommen, wie es gekommen ist. Aber Russland und Iran haben sich zurückgezogen, ne? Weil sie gesagt haben, wenn wir können keine Armee zum Kämpfen tragen. Und wenn der Oberbefehlshaber, der Präsident, sich nicht äußert und das nicht will, können wir das auch nicht machen. Ne? Ja, wie gesagt, Saudi-Arabien hatte vor, zusammen mit den Emiraten, obwohl es zwischen denen auch Konkurrenzen gibt, Syrien mit aufzubauen, wenn die Sanktionen gelockert werden. Sie haben aber meines Erachtens nach letztendlich diesem Plan auch zugestimmt, weil diese Perspektive die dann gegeben worden ist und dann ja auch von der EU relativ schnell öffentlich gemacht worden ist, nämlich dass man die Sanktionen zumindest teilweise und übergangsweise lockert, dass das nicht direkt, aber perspektivisch eine Möglichkeit bietet. An einem Punkt kann man es merken, Katar hat von den USA eine Genehmigung bekommen, Flüssiggas über Jordanien nach Syrien zu liefern. Eine bestimmte Menge, die nicht groß genug ist, um die Fabriken wieder richtig ans Laufen zu bringen, die aber einige Stunden mehr Strom für die Bevölkerung bedeutet. Und das Interessante ist, dass dieses Flüssiggas wird geliefert durch die arabische Pipeline, die Gas von Ägypten über Jordanien, Syrien ursprünglich auch in den Libanon bringen sollte. Das hat man heute schon wieder vergessen, diese Vereinbarung, die es gegeben hat, um den Libanon zu unterstützen, wurde ja von den USA blockiert, weil sie gesagt haben, das geht durch Syrien, Syrien steht unter Sanktionen, da wird nichts geliefert. Nachher werden wir euch auch unter Sanktionen stellen. Na? Die Gefahr bestand. Aber jetzt in dieser Situation haben die USA zugestimmt, dass Katar eine bestimmte Menge Flüssiggas nach Syrien liefern kann. Also das ist ein kleiner Anfang für einige Leute, Gesprächspartner von mir und auch Freunde in Syrien sagen, vielleicht ist diese Besatzung und die Unterstützung von Jolani auch durch die Europäische Union, vielleicht ist das für uns noch das kleinere Übel. Vielleicht kriegen wir eine Arbeit, vielleicht können wir wieder ein bisschen Geld verdienen, vielleicht gibt es ein bisschen Frieden, wenn dieser Typ unterstützt wird und Wirtschaft wieder möglich ist. Aber einer hat gesagt, dann arbeiten wir als Sklaven auf unseren eigenen Feldern für Fremde. Also es ist insgesamt schwierig. Ja, vielen Dank.